As to Mr. Stone, he would come back and face trial. He said this many times, if he could get a fair trial. Oliver Stone hat eine Mission, sich einzusetzen für Edward Snowden. Snowden würde sich jederzeit der USA stellen, wenn ihm ein fairer Prozess zugesichert würde, sagt der Regisseur auf der Pressekonferenz nach der Weltpremiere in Toronto. Und Stone muss es wissen. Insgesamt 9-mal hat er in Vorbereitung seines Filmes Snowden in seinem Asyl in Moskau besucht. Zusammen mit seinem Drehbuchautoren Kieran Fitzgerald ist er eingetaucht in die Welt der NSA. This is really a secret underworld and no one in the NSA has come forward in this 70-year history. And until Ed Snowden, no one saw into that. Die NSA sei noch immer eine geheime, verschlossene Welt. Bis Edward Snowden kam, habe sich keiner für ihr Tun interessiert. So it's really an undercover. It's a detective story and it's for me it's exciting because it's like a JFK, it goes into something that we don't know. Die Geschichte über den berühmten Whistleblower sei eine Undercover Story, eine Detektivgeschichte, ein Abtauchen in ein ihm vollkommen fremdes Terrain, wie bei seinem Film JFK. Die Amerikaner wüssten viel zu wenig darüber. Dabei würde die Regierung noch heute ganz bewusst lügen und das sei illegal. Es sei eine erschütternde Geschichte, gepaart mit viel Drama, eine für ihn perfekte Kombination. Americans don't know anything about it, and they still don't, because it's tricky. And the government lies about it all the time, and what they're doing is illegal, and they keep doing it. This is a very upsetting story, but at the same time it's a drama, so... It's a great combination. Snowden verhandelt das Leben seiner Hauptfigur daher auch fachgerecht simpel, aufgeweicht, vorgekaut und aufbereitet für den unwissenden Mainstream-Zuschauer. Der Film klappert die verschiedenen Stationen Snowdens zwischen 2004 bis 2013 ab, über Langley, Genf, Japan, Washington, Hawaii und am Ende Hongkong. Das Hotel Mira in Hongkong, in dem Snowden sich mit den Enthüllungsjournalisten des Guardian, Glenn Greenwald und Ewan McCaskill und der Dokumentarfilmerin Laura Portress traf, ist dabei Dreh- und Angelpunkt. Das konspirative Treffen die Rahmenhandlung. Stone erzählt in Rückblenden das Ausmaß der Enthüllungen und weiß doch, dass er bei weitem nicht alles berücksichtigen kann. We'll never know the whole story. We're so many years behind already. I mean, what's going on right now is pretty shocking. Wir würden nie die ganze Wahrheit erfahren, sagt Stone. Die Vorgänge heute seien schockierend. Wie Snowden neulich in einem Interview sagte, die Welt sei außer Kontrolle. Wir wüssten gar nicht, wer wem etwas antue. As Ed Snowden said himself the other day in an interview, it's out of control. The world is really out of control. We don't know who's doing what. To who? Getragen wird der Film vor allem von Hauptdarsteller Joseph Gordon-Levitt. Seine Verwandlung in Snowden ist verblüffend. Sein Gestus, seine Körperhaltung, selbst die Stimme klingt wie eine perfekte Kopie. I think probably first and foremost I was interested in his patriotism, that he really was doing what he did out of a sincere love. For his country and the principles that the country is founded on. Vor allem Snowdens Patriotismus habe ihn interessiert, dass er das, was er tat, aus Liebe zu seinem Land gemacht hat. Ein Patriotismus, der über die Jahre wuchs und der ihn eben Fragen stellen ließ. Which is, you know, the kind of patriotism that he grows into over the course of the 9 years that you see in the story, that where he does ask questions. Dabei ist das größte Problem des Films seine Rahmenhandlung, das Spiel mit dem Entstehen des Oscar-prämierten Dokumentarfilms Citizen 4. Denn genau der zieht Snowden den Boden unter den Füßen weg. Stones Film fiktionalisiert, überhöht, spitzt dramatisch zu. Die richtigen und wichtigen Dinge erzählt Citizen 4. Damit ist Snowden, selbst wenn es ein Unterhaltungsfilm ist, fast schon überflüssig.